بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك من قهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، wir machen weiter mit der Vortragsreihe Aqidah al-Hamawiyya und sind beim vierten Dars angekommen. Und dies wird inshallah der letzte Unterricht sein. Und im letzten Unterricht haben wir uns viel mit dem Namen und Eigenschaften von Allah beschäftigt, wie man daran glauben muss. Und wir haben auch einige Widerlegungen gegen die Asha'ira und die Maturidiyya und so weiter angeschaut. Und in diesem letzten Vers werden wir inshallah, also Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah auch im Buch erwähnt, ein Kapitel über den Iman oder über den Glauben yani. Und dazu werden wir inshallah einige Punkte erwähnen. Also in diesem Vers wird es eher nicht darum gehen, um den Glauben an die Namen der Eigenschaften von Allah, sondern um den Iman an sich. Aus was der Iman besteht und so weiter. Ahlus Sunnah wal Jama'ah glaubt, dass der Iman aus Aussage, aus Glauben im Herzen yani, und aus dem Tat mit Körper oder Zunge oder den Taten des Herzens und so weiter besteht. So. Die Murji'ah hingegen glauben, dass der Iman aus Aussage und Glaube besteht ohne Tat. Somit wäre sozusagen jeder wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam und so weiter. Yani sie trennen den Tat vom Iman. Die Khawarij hingegen, welche das andere Extrem darstellen, also Murji'ah sind die Extremen in die eine Richtung und die Khawarij sind die Extremen, die die andere Richtung eingeschlagen haben. Und zwar glauben sie, dass jede Sünde einem aus dem Islam ausschließt. Zum Beispiel, wenn jemand Unzucht begeht, die Ahlus Sunnah glaubt, dass er ein Sünder ist. Die Khawarij sagen, er ist ein Käfer und muss seinen Islam erneuern sozusagen. Und die Ahlus Sunnah wal Jama'ah steht zwischen diesen beiden Extremen. Sie sind gerne die Mitte. Und sagen, die Ahlus Sunnah sagt ja, ne, wenn jemand eine Sünde begeht, die geringer ist als Kufr oder Schirk, so sinkt sein Iman dadurch. Also, die sagen, der Ahlus Sunnah wal Jama'ah sagt, dass der Iman, wie ich gesagt habe, aus Aussage, Glaube und Tat besteht und dass er sinkt und dass er steigt. Er sinkt mit schlechten Taten und er steigt mit guten Taten. So wie Allah mehreren Ayat sagt, zum Beispiel, er sagt, فَزَادَهُمْ إِمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ in Suratu Al-Imran. Sura Al-Imran. Yani, und فَزَادَهُمْ إِمَانًا, und dies stärkte ihren Iman. Yani, als die Menschen sich gegen sie versammeln, إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ, also yani, der Shaitan sagte zu den Muslimen sozusagen, die Menschen haben sich gegen euch versammelt, so fürchtet sie. Und Allah sagt, فَزَادَهُمْ إِمَانًا, und dies hat ihren Iman nur verstärkt. Yani, der Iman der Ahlus Sunnah, gemäß dem Verständnis der Ahlus Sunnah, steigt mit guten Taten und sinkt mit Sünden. Die andere Gruppe sind die Jahmiyyah. Und die Asha'ira und andere folgen ihren Ansichten in Asma wa Sifat. Und in dem Punkt, dass die Taten vom Iman getrennt sind. Und die Jahmiya sind die Extremen, der Murji'ah. Und sie glauben, dass der Glaube nur im Herzen ist. Somit wäre ja ein Iblis ein Mu'min, die Mushrikin von Quraysh wären Mu'minin, weil sie den Tawhid und Rububiyya akzeptiert haben, die Ahlul Kitab und so weiter. Und so, und derjenige sogar, der kein Takfir auf die Ahlul Kitab macht oder an dessen Kufr zweifelt, ist selber Kafir. Ja, der Adir hier, der Entschuldiger hier ist er selber ein Kafir. Warum? Weil er die deutlichen Ayat Allahs leugnet. Allah sagt in Surah 98, Vers 1, لَمْ يَكُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ Yani Allah SWT macht hier deutlich Takfir auf die Ahlul Kitab, auf die Leute der Schrift, yani Juden und Christen. Und auch an anderen Stellen auf die Mushrikin und so weiter. Daher, wenn jemand kein Takfir auf die Ahlul Kitab macht, oder auf diese Mushrikin wie Buddhisten, Hinduisten und so weiter, er ist allgemein, er ist selber ein Kafir. Yani das habe ich nur so allgemein erwähnt. Und heutzutage auch sind viele der Jahmiyyah vorhanden. Beleidige Allah 24 Stunden lang. Sie sagen, ja, der ist immer noch ein Muslim. Er ist ein Muwahhid. Er bleibt ein Muslim. Oder tritt auf den Koran. Oder leugnet ständig die Verse Allahs 24 Stunden lang. Und auch wenn den Iqamat al-Hujjah gebracht wird, und so weiter und so weiter, machen sie trotzdem, unterlassen den Takfir aus, gelöst in dem Sinne. So. Der Islam, was bedeutet der Islam? Er besteht aus zwei Teilen, aus Ergeben und Ikhlas. Sich zu ergeben und Ikhlas. Also Ikhlas, ja, gemeint kein Schirk zu Allah zu begehen. Allah sagt in Surah 40, Vers 60, euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. Gewiss diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Ja, damit man Allah dienen kann, muss man sich vor Allah in dem Sinne demütigen oder Demut vor ihm zeigen. Und diejenigen, die zu hochmütig sind, die werden Allah nicht dienen können. Warum? Weil sie zu hochmütig dafür sind und sagen zum Beispiel, warum sollte ich Allah dienen? Ich bin mein eigener Gott. Ich brauche niemanden zu dienen. Das heißt, dieser Kibbir hier hält ihn von der Ibadah an Allah ab. Als Beispiel. Ne? Und die zweite Sache ist, haben wir erwähnt, mit Ikhlas. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ Und wir haben ihnen in der Religion nichts auferlegt, außer dass sie Mukhlisin sind in der Religion. Yani, dass sie mit Ikhlas Allah dienen, yani, dass sie kein Schirk in ihrer Taten beigesehen. Und Allah sagt in Surah 39, Vers 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Und dir wurde offenbart und diejenigen, die vor dir waren, yani die NBA, wenn du Schirk tust, dann werden alle deine Taten zunichte gemacht. Hieran erkennen wir, dass der Schirk Ahbatol Amal macht. Das heißt, die Taten alle vernichtet. Yani der große Schirk. Der kleine Schirk tut nur die jeweilige verrichtete Tat vernichten. Beispielsweise jemand betet das Fajr-Gebet und er betet dies für Allah sein Wohlgefallen anfangs. Und danach kommt einer und der macht seine Stimme schön, um diesen Menschen zu gefallen oder damit er sagt, oh Mashallah, was für eine schöne Stimme da, Mashallah, wie er betet und so weiter. Dann dieses Fajr-Gebet ist ungültig. Also ungültig im Sinne von, es wird nicht angenommen. Warum? Weil es im Schirk begangen wurde. In diesem Fall ja eine kleine Schirk. Also seine anderen Taten bleiben bestehen, aber diese Tat ist verloren gegangen. Wohingegen beim großen Schirk alle großen guten, beziehungsweise alle Taten vernichtet werden. So. Und alles, was neben Allah angebetet wird, oder gefolgt oder gehorcht wird, ist ein Tarut. Ja, der Unterschied zwischen dem menschlichen Tarut und dem Tarut im Sinne von einem Demokratie oder Stein oder so, ist Jane, der Mensch muss mit dieser Anbetung zufrieden sein, dass er ein Tarut dadurch wird. Jane, zum Beispiel Isa a.s., die Gelehrten sagen, er ist kein Tarut, warum? Weil er nicht mit der Anbetung, die an ihn gerichtet wird, zufrieden ist. Also der Unterschied, beziehungsweise die, was ist die Definition von Tahrut? Ist ja jemand, der seine eigenen Grenzen überschreitet, indem er sich zum Beispiel zum Gott macht oder indem er sich göttliche Eigenschaften aneignen will. Er sagt zum Beispiel wie Pharaon, Ana Rabbukumul A'la, ich bin euer höchster Herr. Oder jemand, bei dem die Grenzen überschritten werden. Zum Beispiel ein Stein, er selber, er betet ja nichts anderes an wie Allah subhanahu wa ta'ala. Zum Beispiel ein Stein selber, er macht ja keine Ibadah an einen anderen wie Allah. Aber bei diesem Stein oder Kreuz oder Götzenstatue, die Leute überschreiten ihre eigenen Grenzen durch den Stein sozusagen, indem sie den Stein anbeten. Und was der Beweis dafür? Rasulullah sagte, alles wird seinen Angebeteten folgen, die Sonnenanbeter werden der Sonne folgen, die Mondanbeter sozusagen, oder ich weiß nicht, ob das genau Mondanbeter war, werden dem folgen und diejenigen, die den Tawarit folgten, werden ihnen folgen. Taib, so. Und auch was den Tekfir bzw. auf den Kufr mit Tawarit angeht, dies bedeutet nicht, dass man den Tekfir auf den Tawarit macht. Warum? Weil wenn jemand sagen würde, der Tekfir auf den Tawarit gehört zum Kufr mit Tawarit, so wäre dann die Frage, wie kann man Tekfir auf einen Stein machen? Taib. Man macht Tekfir auf den Tawarit nicht wegen Kufr mit Tawarit, sondern wegen dem Kufr des Tawarits selber. Taib. So. Zum Beispiel jemand, der nicht mit der Scharia Allahs herrscht. Man macht Tekfir auf diesen Herrscher, der nicht mit der Scharia Allahs herrscht. Aus dem Grund, wegen seinem Kufr, aber nicht wegen dem Kufr mit Tawarit. Und auch die Herrscher unterteilen sich auch in bestimmte Kategorien. Manchmal ist es kleiner Kufr, manchmal ist es großer Kufr. Es kommt genau auf die Art an, des Herrschers, ob dieser Herrscher den Asl der Scharia hat und danach wegen einer Rishwa, in dem Fall ein bisschen die Realität umwechselt oder tauscht, das ist ein Unterschied. Aber das sind jetzt Themen, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, das sind Themen, die haben wir schon im Vortrag gemacht, das Brechen der Tawarit und so weiter. Taib, so. Was bedeutet Iman? Iman bedeutet Tasdiq, also sprachlich etwas zu bestätigen. Iman bedeutet Tasdiq, etwas zu bestätigen. In der Scharia bedeutet es, die Säulen des Imans zu bestätigen, mit im Herzen, mit der Zunge und dem Körper. Und nach den Regelungen, und das ist ja nicht dabei, und nach den Regelungen des Islams zu handeln. Wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith sagte. Er sagte, also Jibril alaihi wasallam kam zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in menschlicher Gestalt und er kam mit Klamotten, die nicht aussahen wie auf einer Reise. Und daran lernen wir sogar, dass man beim Ders sozusagen gut angezogen sein soll. Und er kam zu Rasulullah und sagt, Akhbirni anil Iman wa akhbirni anil Islam und so weiter, wa akhbirni anil Ihsan. Und berichte mir vom Iman. Und Rasulullah sagte, Iman ist, dass man an Allah glaubt, an die Malaika, an die Bücher, an die Propheten, an das Qadr, das Gute und das Schlechte darin und an Yawm al-Qiyama oder Yawm al-Akhir und so weiter. Hier werden 6 Punkte des Imans erwähnt. Das sind die 6 Fundamente des Imans, an die man mit dem Zunge glauben muss, beziehungsweise mit dem Herzen, an diese 6 Punkte im Allgemeinen. So. Und auch sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, der Iman besteht aus 70 Zweigen. Das höchste ist La ilaha illallah und das niedrigste ist, also hier ist La ilaha illallah mit Zunge und mit Herzen auch, und das niedrigste ist ein Hindernis vom Weg wegzuräumen. Und er sagte auch, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, und Haya ist auch vom Iman, Herz. So. Hier in diesem Hadith, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Iman besteht aus 70 Teilen oder 70 Zweigen, hier sehen wir, dass etwas vom Weg, ein Hindernis vom Weg aufzuräumen, dies ist eine Tat, die man mit dem Körper durchführt. So, daran sehen wir, dass die Taten Teil des Imans sind. Und er sagt auch, der Haya ist auch von Iman. Und wo ist die Schamhaftigkeit? Ja, sie beginnt im Herzen und wirkt sich ja natürlich auf den Körper aus. Und Haya ist auch von Iman, sagt er. Und Haya, der Iman, beziehungsweise die Schamhaftigkeit, ist im Herzen. Und diese Schamhaftigkeit, wenn sie im Herzen ist, dann wird sie sich auf den Körper auswirken. Und man wird mit seinem Körper nicht unverschämte Sachen machen sozusagen. Tayyib. So. Und auch ein Hadith, der ist auch authentisch. In Sahih Muslim oder Bukhari war der. Man ra'a minkum munkaran fa yughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa illam fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Wer von euch einen Munkar, ein etwas Schlechtes sieht, also Munkar im Sinne von islamisch gesehen, schlecht, der soll es mit der Hand verändern. Und wer dies nicht kann, er soll es mit der Zunge verändern. Und wer dies nicht kann, der mit dem Herzen. Und dies ist die geringste Stufe von Iman. Dies ist die geringste Stufe vom Iman. Dass man etwas mit dem Herzen, dass man diese Bara'a von dieser Sünde oder von diesem Munkar in dem Herzen hat, ist vom Iman. Dann sehen wir, dass der Iman auch im Herzen ist, im Taten ist und auf der Zunge ist. Yani. So. Der nächste Punkt, was wir uns anschauen sozusagen, ist, der Iman umfasst den Islam, aber nicht umgekehrt. Und man soll sich wie ein Zirkel sozusagen vorstellen, und Ihsan ist das unterste sozusagen. Jemand, der Muhsin ist, ist automatisch auch Mu'min. Und jemand, der Mu'min ist, ist Muslim, aber nicht umgekehrt. Zum Beispiel, ein Heuchler sagt, La ilaha illallah, und auch sagt Allah über die Heuchler, wenn sie sich zum Gebet aufstellen, dann träge oder dann faul yani. Das heißt, dass die Heuchler beten. Und äußerlich bekommen sie den Hukum, den Urteil des Islams. Das heißt, der Heuchler wird äußerlich mit dem Islam beurteilt, das heißt Muslim, äußerlich. Yani. Natürlich innerlich ist er ein Kafir und wird das Höllenfeuer nicht verlassen und ist in der tiefsten Stufe im Höllenfeuer. So. Aber dieser Heuchler ist jetzt augenscheinlich oder äußerlich ist er ein Muslim, aber er ist kein Mu'min. Er ist kein Mu'min. Warum? Weil er den Iman nicht angenommen hat, beziehungsweise verinnerlicht hat und so weiter. Aber dazu kommen wir noch ein paar Sachen dazu, inshallah. Und wir stellen uns jetzt vor, inshallah, der Iman ist wie ein Baum. Und die Wurzeln sind die sechs Fundamente, die wir erwähnt haben. Imanu Billah. Und dieser Imanu Billah hat wieder vier Unterzweige. Aber das erwähnen wir, inshallah, bei dem Vortrag Aqidah al-Wasitiyah, die Erklärung zu Aqidah al-Wasitiyah. Aber jetzt nur allgemein und kurz, yani. Die sechs Wurzeln, Imanu Billah, wa Rusulihi, wa Kutubihi, wa Yawm al-Akhiri und so weiter. Diese sechs, und wa Qadri Khairihi wa Sharri, wa Yawm al-Akhiri wa Malaikatihi, und dann die Engel, und dann die Bücher, und dann die Gesandten, und dann Allah, und dann den Tag der Auferstehung, und das Schicksal, oder das Qadr, das Gute und Schlechte darin. Dies sind die Wurzeln. So. Und die Zweige stellen die Taten und Aussagen des Muslims dar. Wenn jemand eine Sünde begeht, die geringer ist wie Kufr oder Schirk, dann bricht ein Ast. Und wenn dieser Muslim keine Esstämme hat, dann ist er trotzdem ein Muslim. Also, wie gesagt, ist ein Baum, die Wurzeln sind der Iman, was wir erwähnt haben, die sechs Fundamente. Und die Zweige sind Taten und Aussagen, aber Namen. Und wenn jemand eine Sünde begeht, die geringer ist wie Kufr oder Schirk, dann verliert man jeweils immer einen Ast. Und wenn man keine Äste hat, dann ist man trotzdem ein Muslim. Man hat trotzdem noch dieses Fundament, aber der Iman wird dadurch schwach. Der Iman wird dadurch schwach. Aber es gibt natürlich auch Taten, die Kufriyat sind. Und da rettet einen auch der Iman im Herzen nicht mehr. Weil wir haben nicht die Aqida der Jahmiyyah und sagen zum Beispiel, jemand, der einen Grab anbetet, ist immer noch Muslim, solange sein Herz diese Tat des Grabanbetens nicht als Schirk sieht oder solange er im Herzen Allah als Höchsten sieht. Ja, wenn jemand ein Grab anbetet und er hat im Herzen eine gute Absicht, so entschuldigt dies seine Tat nicht. Oder wenn er zum Beispiel die sechs Fundamente hat, Iman Billah und so weiter und so weiter. Und es gehört eigentlich zum Iman Billah, dass man keinen Schirk begeht. Und dadurch zerstört der eine sein Fundament. So. Also das war nur ein allgemeines Beispiel. Und die Glaube der Ahlus Sunnah wal Jama'a, in kurz gesagt, der Glaube mit dem Zunge wirkt sich zum Beispiel mit Dhikr aus. Mit Dua und so weiter. Der Glaube im Herzen, also die sechs Säulen, die wir erwähnt haben. Und danach gibt es auch noch die Taten des Herzens. Die Taten des Herzens, und die sind wichtiger eigentlich, wie die Taten des Körpers. Da ist es auch wichtig, sich mit seinem Herz zu beschäftigen, aber natürlich auch die Taten des Körpers zu machen. Taten des Herzens sind zum Beispiel Angst vor Allah, die Liebe zu Allah, das Verlassen, das Tawakkul auf Allah, die Hoffnung zu Allah und solche Sachen. Dies sind die Taten des Herzens. Die Taten des Körpers sind zum Beispiel Taten wie zum Beispiel das Salat, das Gebet verrichten, den Dschihad fisabilillah, auf Allahs Weg Dschihad zu machen und Fasten für Allah und solche Sachen. Was zum Beispiel jemand angeht, einen Person, die im Urwald geboren ist und dort aufgewachsen ist und keinen Zugang zum Wissen hatte und er stirbt als Muschrik oder als Kafir, als Muschrik, Janne. Diese Person gehört zu Ahlul Fatra, und Allah sagt im Surah 17, Vers 15, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Und wir strafen nicht, bis wir einen Gesandten gesendet haben. Und manche benutzen diese Ayah und sagen, derjenige, der unwissend ist, oder ein unwissender Muslim, er begeht Schirk von Masail Zahira, zum Beispiel Masail Jaliyah, ist dasselbe, begeht den Schirk von den offenkundigen Schirktaten und er ist dann trotzdem Muslim gemäß der Ayah. Nein, dies ist ein falsches Verständnis der Ayah und dies bedeutet nur, dass Allah den Schirktuenden für seinen Schirk nicht bestraft, bis er ihm die Sache erklärt hat, sozusagen. Und wie gesagt, einer von Ahlul Fatra, einem Urwald, in der Dunya Ahkam, und das ist das Wichtige eigentlich für uns, er ist ein Muschrik, wegen seinem großen Schirk von Masail Jaliyah. Aber in der Akhira, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn gemäß der Mehrheit der Gelehrten, wird ihn nochmal prüfen. Und dann, wenn er diese Prüfung besteht, so wird er ins Paradies eintreten. Und so, wenn er diese Prüfung nicht besteht, dann wird er das Höllenfeuer betreten oder eintreten. Yani. Und dies ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten der Ahlu, As-Sunnah und Jama'a. Und dieses Thema habe ich schon detailliert im Vortrag von Takfir gesprochen. Und ich glaube, Al-Uzr bi-Jahl auch. Entschuldigung, meine Unwissenheit. Und daher sollte man sich diese Vorträge dann anhören, wegen diesen korrekten Verständnis, inshallah. Tayyip. Jetzt gehen wir auf den Punkt sozusagen zurück, mit, wo ich gesagt habe, mit Muslim, Mu'min, Muhsin und so weiter. Wenn jemand dich fragt, bist du Muslim, musst du sagen ja. Aber wenn jemand dich fragt, bist du Mu'min, so muss man schauen, was die Person damit meint. Meint er damit zum Beispiel, ob man da an die 6 Säulen und so weiter glaubt, dann ist die Antwort natürlich ja. Hast du Iman an diese Sachen, dann sagst du natürlich ja. Aber wenn er damit meint, hast du alle 70 Zweige des Imans vervollständigt? Und hast du dann Iman, ja, bist du ein kompletter, richtiger Mu'min, der alle Punkte des Imans vervollständigt hat und so weiter, im Sinne von mit den Taten, ob du ja die Sachen alle geschafft hast. So sagt man, wie in Surah 53, Vers 32, so erklärt euch die sich selbst als rein, er weiß sehr wohl, wer gottesfürchtig ist. Ja, er weiß, wer rechtschaffen ist und so weiter. Also wenn jemand dich fragt, kannst du gemäß den Salaf 2 Antworten haben sozusagen. Die erste ist, Amantu billah wa malaikati wa kutubi wa rusul und so weiter und so weiter. Ich glaube an Allah, die Bücher, die Gesandten und so weiter. Oder zweitens, wenn er meint, vollkommener Gläubiger, dann beantwortest du dies nicht. Taib. So, jetzt kann man sich auch fragen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in manchen Versen nur Islam, er erwähnt nur Islam. Meint er jetzt nur den Islam, die 5 Säulen des Islam? Oder meint er jetzt den kompletten Islam? Allah sagt zum Beispiel in Surah 3, Vers 19, Inna dina inda Allah al-Islam. Gewiss, die Religion bei Allah ist der Islam. Da sagt jemand zum Beispiel, aber als Jibril al-Islam zu Muhammad al-Islam gekommen ist, und er sagt, Ikhbirni anil Islam, da sagt der Rasulullah al-Islam, also berichte mir über den Islam. Da sagt der Rasulullah al-Islam, die Shahada auszusprechen, yani, den, natürlich mit den Bedingungen und so weiter, das Gebet zu verrichten, die Zakat zu entrichten, das Hajj einmal im Leben und das Fasten im Ramadan. So. Allah sagt in der Aya, der Religion bei Allah ist der Islam. Meint Allah jetzt nur die 5 Säulen und meint er jetzt nicht die 6 Fundamente von Amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli und so weiter? Also Imanu billahi und so weiter. Nein. Allah subhanahu wa ta'ala meint das Gesamte, yani. So, wenn zum Beispiel der Iman in einem Satz alleine erwähnt wird oder der Islam in einem Satz alleine erwähnt wird und so weiter, dann ist die Bedeutung folgende, und zwar der Iman, wenn er alleine erwähnt wird in einem Satz oder der Islam, wenn er alleine erwähnt wird in einem Satz, dann beinhaltet er den gesamten Islam mit all seinen Punkten. Das heißt, Allah sagt, inna dina inda Allah al-Islam. Oder Surah 3, Vers 85. Wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm nicht angenommen. So. Dies bedeutet hier Iman, Islam und Ihsan. Das heißt, das komplette Gesamtpaket sozusagen. Es beinhaltet den Iman-Inhalte, es beinhaltet die Islam-Säulen, es beinhaltet Ihsan. Was bedeutet Ihsan? Dass man Allah so anbetet, als ob er einen sehen würde. Und wenn man ihn nicht sieht, man sieht ihn in der Dunya auch nicht, dann mit dem Bewusstsein, dass Allah dich sieht. Das Gute tun, ja, in dem Sinne. Und, na'am. Taib, und, wir beenden hier, inshallah. Und dann sind wir auch fertig mit der Vortragsreihe. Und Allah weiß es am besten. Allahu alam. Wa sallallahu ala nabiyya Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka. Wa atubu alaik. Wa akhiru da'wana. In alhamdulillahi rabbil alamin. Und noch eine kleine Ergänzung, yani. Natürlich ist das nicht den gesamten, alle Punkte von Iman, Islam und so weiter durchgesprochen, sondern das war nur also eine kurze Erinnerung sozusagen oder eine kurze Erklärung davon, ja. Da hilft.